Andacht vom 10.08.2021 Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Heilungen und Wunder. Gott ist so unglaublich gut. Je länger ich mit Gott gehe, desto mehr frustriert mich Religion. Sie hat so viel zerstört. Und ich bin leidenschaftlich damit beschäftigt, von Gottes Güte zu reden. Als ich letztes Wochenende auf der IPS war, gab es dort so ein wunderbares Zeugnis. Eine Studentin fragte, ob sie ein Zeugnis geben dürfe. Sie erzählte, dass sie 10 Jahre lang an Entzündungen im Darm litt. Als wir das Wochenende über Glauben in der IPS hatten, war sie schier frustriert. Sie sagte: Gott, ich glaube nicht mehr an ein Wunder. Ich nehme seit 10 Jahren täglich Medikamente. Ich habe jeden Tag Schmerzen. Dann plötzlich öffneten sich ihre Augen. Und sie stellte diese Wahrheit für sich fest. Jesus hat meine Krankheit getragen. Ich muss sie nicht mehr tragen. Und in dem Moment war sie geheilt. Ihr Gesicht veränderte sich deutlich. Sie sagte: Es ist wunderbar, morgens aufzuwachen und keine Schmerzen zu haben. Schaut Leute, ihr müsst etwas glauben. Es ist sehr einfach. Jesus hasst Krankheit. Wir bilden Theologien um Wahrheiten, die so nicht wahr sind. Es gibt Menschen, die schicken mir Botschaften wie diese: Reinhard, alle werden geheilt. Aber warum musste Paulus diesen Schmerz tragen? Er hatte einen Stachel im Fleisch. Wir bilden eine Theologie um ein Wunder, das nicht geschah. Außerdem, ich muss nicht wissen, warum Paulus nicht geheilt wurde. Im Himmel können wir danach fragen. Warum fragt ihr mich? Aber ich kann euch aus der Bibel zeigen, dass Jesus immer heilen will. Wir müssen diese Theologie wegwerfen, dass Jesus mich vielleicht nicht heilen will. Jemand sagte zu mir: Reinhard, Jesus will, dass ich so leide, damit ich etwas lerne. Erstens kannst du mir das nicht von der Bibel her beweisen. Zweitens, wenn das stimmt, was du sagst, dann lerne es rasch und lass dich heilen. Stellt euch vor, ein Arzt heilt dich von einer Krankheit. Wenn Gott nicht wollte, dass du gesund wirst, wäre der Arzt in Rebellion gegen Gott. Eine seltsame Theologie. Dann wärst auch du in kompletter Rebellion. Dann bleib krank und sei glücklich. In den Kommentaren schreiben die Leute: Gott schickt den Menschen doch Krankheiten. Hört, meine Freunde, ihr müsst etwas kapieren. Alles hat sich mit dem Kreuz verändert. Ihr könnt nicht eine Theologie auf irgendeine alttestamentliche Stelle aufbauen. Das war ein anderer Bund, in dem wir nicht leben können. Überlegt mit mir: Jesus kommt und wandelt auf dieser Erde. Er sagt, er erfülle die Prophetie, dass er die Krankheit wegnimmt. Matthäus 8,17. Die Prophetie ist also, dass er Krankheiten heilt. Schaut, wenn ihr denkt, dass Gott derjenige ist, der euch die Krankheit schickt, und wenn Jesus die Krankheiten wegnimmt, dann arbeiten die beiden gegeneinander. Gott macht krank, Jesus heilt. Gott schickt eine Krankheit, Jesus heilt. Und so fort. Wie können wir glauben, dass Gott und Jesus gegeneinander arbeiten? Wie kann solch eine Theologie überhaupt im Herzen eines Christen bestehen? Wir müssen uns auf das Übernatürliche stützen und glauben, dass Jesus heilt. Im Kontext von Krankheit ans Kreuz tragen steht auch Sünde ans Kreuz tragen. Wenn du denkst, Gott gibt dir deine Sünde zurück, dann kannst du auch glauben, dass Gott dir die Krankheit zurückbringt. Wenn aber Jesus all meine Sünden ans Kreuz gebracht hat, wenn ich heilig und rein bin, dann kann ich nicht glauben, dass Gott mir die Sünde wieder auflädt. Wir müssen diese schrecklichen Theologien zurückweisen. Wir können unsere Wunder empfangen. Heute beten wir für die Kranken und viele Wunder werden geschehen. Ich möchte eine Grundlage legen bei euch und euch sagen, dass Krankheit nie der Wille Gottes ist. Noch eine Geschichte erzähle ich, dann setzen wir Wunder und Heilungen frei. Ich habe 3 Söhne, Daniel, Christopher und Clayton. Die ersten beiden sind leibliche Söhne, Clayton haben wir adoptiert. In Europa werden Kinder nicht per Kaiserschnitt geholt, außer sie sind in Gefahr. Unser Sohn Daniel war ein schweres Kind mit fast 4 Kilo. Als er geboren wurde, hatte Debbie große Schmerzen und blutete sehr. Ich war bei der Geburt dabei und litt so sehr mit ihr, weil sie solche Schmerzen hatte. Als Debbie wieder schwanger wurde, redete der Herr zu mir und sagte, Entschuldigung, Reinhard, du musst das nicht akzeptieren. Christopher ist jetzt 31 Jahre alt, so lange ist das her. Ich las in der Bibel nach und studierte sie. Dann sagte ich, Debbie, du wirst bei der Geburt keine Schmerzen haben. Sie glaubte mir nicht. Sie sagte, aber die Bibel sagt, unter Schmerzen wirst du gebären. Ich sagte, Angel, am Kreuz ist auch das vollbracht. Jesus hat diesen Fluch am Kreuz getragen. Warum sollen wir ihn noch tragen? Ich sagte, kein Schmerz, ich akzeptiere keinen Schmerz. Ich fragte Debbie, warum eine Frau bei der Geburt diese starken Schmerzen hat. Sie antwortete, es sind die Wehen. Ich bin ein Mann, ich weiß nicht, was Wehen sind. Sie erklärte mir, Wehen weiten den Geburtskanal und dehnen den Muttermund von geschlossen auf ca. 10 cm aus. Ich sagte, Autsch. Dann sagte ich zu Debbie, ich werde im Krankenhaus sein und deine Hand halten. Immer, wenn eine Wehe kommt, sagst du es mir. Sie war etwa 10 Tage über dem Termin, mitten in der Nacht duschte Debbie, sie sagte, das Baby kommt. Wir fuhren zum Krankenhaus, sie lag auf dem Bett, ich hielt ihre Hand. Sie sagte, eine Wehe. Ich sagte, Muttermund, ich befehle dir, dich ohne Schmerzen zu weiten und die Wehe geht ohne Schmerz vorüber. Keine Wehe war voller Schmerzen und es ging schnell. Die Hebamme meinte, es geht zu schnell, wir müssen erst einen Doktor holen, halten Sie das Baby zurück. Debbie hielt zurück und das tat weh. Also hielt sie es nicht mehr zurück und schon flutschte unser Sohn heraus. Die Hebamme war erstaunt. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die lachend ihrem Kind das Leben schenkt. Wenn Jesus alles ans Kreuz getragen hat und wenn wir dann noch leiden, sind wir wirklich selbst schuld. Ich kann nicht Gott die Schuld geben für das, was ich nicht erlebe. Wir müssen zu dieser Wahrheit aufwachen. Wenn wir den Unglauben in unserem Herzen nicht konfrontieren wollen, ist es unser Problem. Heiliger Geist, wie sehr du deine heilige Kraft zeigen willst. Danke, dass du heute viele Wunder freisetzt. Wir geben uns dir hin. Danke, dass der Himmel schon geöffnet ist. Danke, dass die Kraft Jesu freigesetzt wird. Ihr Engel geht hinaus und setzt viele Wunder frei. Wir danken euch, dass ihr unsere Mitarbeiter seid. Reinhard, ich sehe, dass sich jemand einen Muskel hinten im Bein gerissen hat. Das schmerzt sehr. Besonders tut es weh, wenn du Treppen hinuntersteigst. Du hast mit einem Arzt gesprochen. Es wäre eine sehr schwierige OP. Aber du brauchst diese Operation nicht. Du erhältst von Gott einen neuen Muskel. Er ist jetzt komplett geheilt. Matthäus. Ich sehe, dass Menschen Probleme am oder im Mund haben. Erstens sehe ich, dass jemand eine Übersensibilität an der Lippe hat. Die Lippen sind immer entzündet. Daran hast du dein Leben lang gelitten. Zweitens sehe ich, dass Menschen Probleme in der Wange haben. Innen im Mund schwillt die Wange immer wieder an. Das ist ein Problem der Zirkulation des Speichels im Mund. Ihr seid jetzt geheilt. Reinhard. Leute, jeder, der ein Schulterproblem hat, ihr seid geheilt. Ihr sagt einfach, Jesus, ich danke dir für die brandneue Schulter. Ich sehe, wie Engel viele neue Schultern auf die Menschen legen. Ich sehe jemanden, der ein chronisches Schulterproblem hat. Ich sehe, dass Menschen ihre Hand nicht auf den Rücken legen können. Die Engel sind bereit, neue Schultern zu bringen. Ich befehle, dass jede Person geheilt ist. Jedes geistliche Gebrechen geht jetzt. Ich befehle auch Hüftknochen, dass sie geheilt sind. Bewegt eure Gelenke. Ich sehe noch etwas. Es gibt viele Menschen, die finanzielle Engpässe haben durch die Pandemie. Sie haben ihre Arbeit verloren und finden keine. Der Herr sagt zu euch, ich bin so viel größer als die Pandemie. Ihr habt mir nicht wirklich vertraut. Ihr habt alles aus eurer eigenen Kraft versucht und seid gescheitert. Aber Gott sagt, vertraut mir. Ihr braucht nur noch zu sagen, Jesus, ich danke dir für deine Versorgung und ich glaube dir. Das wird geschehen. Die Engel öffnen Türen und bringen euch gute Arbeit und guten Verdienst. Aber ihr müsst Buße tun über euren Unglauben. Also, nicht mehr beten, sondern nur noch danken für den guten Job, für die Versorgung. Das ist eine wahre Frucht von Buße. Ihr werdet sehen, was geschieht. Ihr Engel, fangt an. Verbindet die Menschen mit guten Jobs. Der Vater wird für euch sorgen. Matthäus. Ich sehe Menschen, die seit langem nach Heilung streben. Sie waren auf Konferenzen und haben Hilfe bei anderen Menschen wie Heilern und Gebetsdiensten gesucht. Aber während andere geheilt wurden, habt ihr keine Heilung erfahren. Ich habe ein Wort für euch erhalten. Wenn ihr an Jesus für euer Heil glaubt, wenn ihr eure Zerrissenheit zwischen selber machen und Glauben an Jesus überliefert, müsst ihr zu niemandem mehr gehen, um Heilung zu erfahren. Denn das Werk, das euch von euren Sünden gerettet hat, ist auch das Werk, das euch geheilt hat. Wenn ihr glaubt, dass ihr von Sünden befreit seid, könnt ihr auch glauben, dass ihr geheilt seid. Wenn ihr gerettet seid durch Glauben, seid ihr auch geheilt. Ich bitte euch, mit dem Heiligen Geist darüber nachzudenken. Wie habt ihr die Sicherheit, dass ihr geheilt seid? Genauso, wie ihr an eure Rettung von der Sünde glaubt. Reinhard, ich sehe eine Mutter, sie hat zwei Kinder. Das ältere Kind hat diverse Probleme. Die Mutter hat sich immer wieder die Schuld dafür gegeben. Ja, du hast Dinge falsch gemacht. Aber es gibt keine perfekten Eltern. Lass das los. Die Engel zusammen mit Jesus werden das in deinem Kind lösen. Dein Kind wird himmlische Begegnungen haben. Es wird Jesus mit seinem ganzen Herzen lieben. Es wird komplett verändert sein. Du musst aufhören, dir die Schuld zu geben. Hör auf, dich zu schämen. Manipuliere und kontrolliere dein Kind nicht mehr, was es tut. Vertraue einfach. Ich sehe verschiedene Firmen, die Probleme haben, weil die Inhaber Eheschwierigkeiten haben. Ich sage euch durch Jesus, trennt euch nicht. Und das gilt jetzt nicht für alle Menschen, sondern nur für einige spezielle Firmen. In diesen Umständen sagt der Herr, geht nicht auseinander. Der Herr wird in euch neue Liebe füreinander entwickeln und ihr werdet in der Liebe des Himmels wandeln. Die Finanzen werden als Konsequenz auch wiederhergestellt werden. Das wird ein großes Zeugnis für die Herrlichkeit Jesus sein. Und ihr werdet anderen helfen, denen es ähnlich geht wie euch. Matthäus. Ich nehme Menschen wahr, die sich schämen, weil sie an einer Krankheit leiden, diese sich bei einer sündhaften Handlung zugezogen haben. Ihr wollt nicht, dass andere Menschen wissen, dass ihr krank seid, weil dann eure Sünde rauskäme. Und ihr habt ein Problem mit Gott, weil ihr wisst, dass ihr gesündigt habt. Ich möchte euch sagen, Jesus wurde arm, damit ihr reich werdet. Er war verflucht, damit wir gesegnet sind. Das Werk am Kreuz ist noch größer als das. Er wurde beschämt bis zum höchsten Level, damit wir uns nicht mehr schämen müssen. Er wurde gekreuzigt. Die Arme waren weit auseinander an den Kreuzesbalken geheftet. Er konnte seine Scham nicht bedecken. Alle Scham wurde von Jesus getragen. Heute, wenn Gott auf euch schaut, möchte er nicht auf eure Scham schauen, sondern er sieht die Beschämung, die Jesus trug. Und bei euch sieht er sie nicht mehr. Er sieht an euch keine Scham mehr. Wer auch immer sich Jesus ausliefert, es gibt keine Scham mehr. Wenn ihr nicht einmal sicher seid, ob ihr gerettet seid, muss ich euch etwas sagen. Gott hat all seinen Zorn über jede Sünde auf Jesus gegossen. Wenn ihr euch immer noch sündig fühlt und deshalb nicht zu Gott kommen wollt, möchte ich, dass ihr wisst, all die Strafe für alle Sünde wurde auf Jesus gelegt. Weil Gott all seinen Zorn auf Jesus gelegt hat, könnt ihr diese Rettung annehmen durch Jesus. Wenn ihr nicht sicher seid, schließt die Augen. Atmet tief aus. Ich möchte, dass ihr eure eigenen Worte nutzt, um Gott zu sagen, dass ihr Sünder seid und das Werk Jesu als einzige Möglichkeit der Rettung seht. Dass ihr kapituliert unter dem Kreuz. Und dann dankt Jesus einfach für seine vollständige Versorgung, für Heilung, für Reinheit, für Freude, für Wohlergehen in Jesus. Ihr werdet erleben, dass ihr gerettet und geheilt seid. Und dadurch wird eure Krankheit auch gehen. Reinhard, ich sehe Männer und Frauen, die mit der Abhängigkeit von Pornografie kämpfen. Ihr wolltet aufhören, aber ihr seid immer wieder zurückgefallen. Ihr schämt euch deshalb so sehr. Aber der Herr sagt, ihr habt nicht die Kraft, das zu überwinden. Jesus kam, um es am Kreuz zu überwinden. Er hat die destruktive menschliche Natur am Kreuz zerstört. Ihr müsst eure destruktive menschliche Natur ans Kreuz bringen. Ich sehe einen Mann, der führte einen heimlichen Kampf gegen die Pornografie. Deine Frau hat dich kürzlich erwischt. Das hat dich so verwirrt und beschämt. Du bist seither sogar depressiv und du kämpfst gegen Selbstmordgedanken. Aber Jesus hat das für dich getragen. Empfange den Sieg Jesu darüber und sei wiederhergestellt. Der Sieg ist in Christus, nicht in unserer Kraft. Danke, Jesus. Jetzt setze ich die Kraft des Heiligen Geistes frei, damit alle Macht der Pornografie gebrochen wird. Dein Bedürfnis wird sich ändern, hin zu der Sehnsucht, Jesus ganz nahe zu sein. Schickt uns eure Zeugnisse. Gott ist viel besser, als wir es uns vorstellen können. Es geschieht etwas rund um die Welt, genau jetzt. Viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst. Aber rund um den Erdball beginnen Menschen, Gemeinden in ihren Häusern aufzubauen. Dort werden Menschen geheilt und verändert. Ich bekam kürzlich eine Sprachnachricht von einer Frau aus Österreich. Sie ist seit 6 Monaten im Mentoring. Sie weinte und weinte. Ihre Ehe war 10 Jahre lang schrecklich gewesen. Und jetzt ist sie komplett wiederhergestellt. Durch die Pandemie war ihre Arbeit fast zerstört. Jetzt läuft's wieder. Sie war eine religiöse Person. Nun liebt sie Jesus. Und sie hat nun eine Hauskirche. Und sie darf Menschen heilen. Besonders Beine wachsen bei ihr. Sie ist so begeistert, wenn sie Menschen sieht mit einem kürzeren Bein. Sie betet für die Leute. Wenn ihr voller Leidenschaft für Jesus seid, teilt das Evangelium, wie Matthäus es heute machte. Wie soll ich das machen? Lade die Menschen ein, rede von Jesus, fang einfach an. Reinhard, ich bin kein Pastor. Prima, wir brauchen nur, dass das Leben Jesu durch uns fließt. Warum vertrauen wir nicht dem Heiligen Geist, dass er in unserem Haus eine Gemeinde beginnt? Dann verbinden wir uns mit anderen Menschen, die auch begeistert sind von Jesus. Ich hatte vor mehr als 40 Jahren eine offene Vision. Der ganze Erdball war voller Hauskirchen. Ich sah Lichter, die in den Häusern zu leuchten begannen. Ich verstand das damals nicht. Wie kleine Kerzen wurden die Lichter angezündet, rund um die Welt. Dann sah ich eine Hand, die Öl darüber schüttete und die Erde brannte. Vor 40 Jahren verstand ich das nicht. Jetzt verstehe ich es. Es seid ihr, die ihr vom Heiligen Geist angezündet werdet. Eine Veränderung für Jesus. Lasst es uns für unseren Jesus tun. Amen.